Sonne gar verschwunden, dass die Sonne gar verschwunden, von der finsteren Wolkenmacht hat verhüllet ihre Pracht. Morgen sind wir aus den Nöten. Was am Abend uns gequält, wird oft morgens roh erzählt.